und in Großaufnahme zeigen sie einen alten Mann. Er trägt den Hut, den die Ostjuden gerne tragen. Und sie zeigen, wie der aus einer Flasche Wasser in den Mund nimmt und das aus seinem Mund rinnen lässt auf die Socken, die er in der Hand hält, und sich so seine Socken wäscht mit dem Wasser aus seinem Mund. Da lacht man im Publikum und von irgendwo hört man laut »Drecksau« sagen. Da erschrickt die Trude. Aber dann kommt der Film und da lacht man wieder. Und erst auf dem Weg nach Hause fängt die Trude zu denken an. Wer ist denn da eigentlich die Sau? Der arme Kerl, der das bisschen Wasser in der Flasche hat? Sich den Mund feucht machen und seine Socken sauber kriegen will? Was ist denn da so komisch dran? Wenn der eine Drecksau wäre, dann hätte er doch die Socken angelassen, bis sie ihm abfallen, und nicht noch versucht, sie zu waschen. Wieso soll das jetzt ein Beweis sein, dass die Leute dort primitiv und rückständig sind? Was geht denn da eigentlich vor mit den Menschen, die über so etwas lachen können? Und dann wird der Otteronkel verhaftet. Wird eingesperrt ins Untersuchungsgefängnis am Mittersteig. Aber zum Verhör wird er immer zur Gestapo gebracht, auf den Mordsinnplatz, wo sie ihr Haus hat. Er darf mit niemandem reden, keine Briefe schreiben. Nur hin und wieder darf er frische Wäsche bekommen und die dreckige heimschicken zum Waschen. Die Wäsche ist blutig. Und dann wird er angeklagt wegen Hochverrats. Auf Hochverrat steht die Todesstrafe. Der Otteronkel war bei der Gemeinde beschäftigt, in der Kartenstelle. Angefangen hat er beim E-Werk und dann, als die Nazis gekommen waren, war er untergetaucht. Später hat er bei den Gartenarbeitern eine Stelle gekriegt und weil er halt lesen und schreiben hat können, ist er in die Kartenstelle gekommen, als die Lebensmittelrationierung eingeführt worden ist. Und da hat er dann, das erfährt jetzt die Trude, seine Stellung ausgenützt für die Rote Hilfe, hat Unterlagen gefälscht und Karten ausgeschrieben auf Leute, die es gar nicht gegeben hat. Und mit diesen Karten haben dann andere von der Roten Hilfe Lebensmittel beschafft für Leute, die untergetaucht waren. Denn wenn es einen offiziell gar nicht gibt, dann kann der auch nichts zu essen kaufen. Dazu muss man ja die Karte haben, auf der steht, wie viel man von allem bekommen darf und von der die Coupons abgeschnitten werden, wenn man seine 500 Gramm Brot, seine 300 Gramm Milch eingekauft hat. Und verkauft haben sie die gefälschten Karten auch an Leute, die es sich leisten können, sich eine doppelte Ration zu verschaffen. Mit dem Geld haben sie die Angehörigen von Verhafteten unterstützt, Rechtsanwälte bezahlt, um angeklagte Genossen zu verteidigen, vielleicht auch einmal einen Beamten bestochen, wenn das einem Gefangenen nützen hat können. Jetzt sind sie aufgeflogen, die ganze Gruppe. Jetzt droht das Todesurteil. Als die Gestapo ihre Untersuchung abgeschlossen hat, darf der Otteronkel Besuch kriegen. Alle 2 Wochen. Seine Frau, die Anna-Tant, darf ihn besuchen. Seine Schwestern auch. Die Anna-Tant näht ihm Tabak in die Wäsche, die sie ihm bringen darf. Die Aufseher kennen den Trick natürlich, aber manchmal lassen sie es doch durchgehen. Man muss ihnen eben auch etwas geben, mindestens so viel wie dem Gefangenen. Der Otteronkel schmuggelt eine Nachricht heraus. Ein bestechlicher Wärter lässt sie der Anna-Tant zukommen. Es sitzt noch ein Sokop in Untersuchungshaft. Der schreibt sich auch mit 2 P. Hansi heißt er. Ja, sie sind verwandt. Der Vater war ein Cousin vom Otto, seinem Vater. Und der Hansi ist auch Kommunist. Der war eingerückt in Russland, hat seine Kameraden überzeugen wollen, dass da drüben ihre Heimat ist, dass ihre Feinde in Berlin sitzen. Das ist Wehrkraftzersetzung. Und auch darauf steht der Tod. Die Tanten suchen die Schwestern vom Hansi auf. Der Hansi ist ihr jüngster Bruder, der Familienliebling, so wie bei den Tanten der Otto. Gemeinsam trägt man die Angst um die Liebsten ein bisschen leichter. Gemeinsam bestärkt man einander im Hass gegen die Verfolger. Die beiden Gefangenen schicken Nachricht. An dem und dem Tag, zu der und der Zeit können sie ans Fenster. Da gehen sie hin. Die Schwestern vom Hansi, die Schwestern vom Otto und seine Frau und die Ossi und die Tode. Und stehen unten auf der Straße und schauen hinauf zu den Fenstern, wo sie die beiden vermuten. Sehen können sie sie nicht hinter dem Glas und den Gittern. Winken trauen sie sich nicht. Sie stehen nur da und hoffen, dass die beiden auch wirklich herunterschauen können, dass sie jetzt spüren, dass sie nicht allein sind, dass sie alle zusammengehören. Und dann sind sie gemeinsam in der Buchengasse und ein Fliegerangriff beginnt. Da fällt die eine Schwester vom Hansi auf die Knie und schreit: Haut es am Mordsinnplatz, die Bomben, haut es am Mordsinnplatz! Dann ist die Verhandlung gegen den Otto-Onkel. Die Tanten nehmen die Trude mit. Die Hildertant nämlich hat eine Einkaufstasche voll Broten, Wurstbrote, Käsebrote, alles, was sie im Schleich hat auftreiben können. Das sollen die Angeklagten kriegen. Einem jungen Mädel werden die Beamten eher etwas durchgehen lassen. Da geht dann die Trude hin zu der Tür, hinter der die Angeklagten sitzen und auf die Verhandlung warten. Macht einfach die Tür ein bisschen auf und schmeißt Backerln mit Broten hinein. So lange, bis ein Beamter herauskommt und sagt: Jetzt ist aber genug, gell? Dann beginnt die Verhandlung. Die Trude erträgt es kaum. Da sitzen die Richter, drei, ein ganzer Senat. Es geht ja um Leben und Tod. Die Trude kann sie nicht anschauen. Der Otto-Onkel verteidigt sich geschickt. Ja, er hat die Unterschlagungen begangen. Aber nicht aus politischen Gründen. Er wollte sich einfach bereichern, ein bisschen Geld dazu verdienen, um sich ein gemütliches Leben zu machen. Ist das wirklich gut, wie der Otto-Onkel das macht? Der eine Richter zeigt deutlich, dass der Angeklagte in seiner Achtung sinkt. Aber wenn er sich nur bereichern wollte, dann war es nicht Hochverrat, nur gewöhnliche Unterschlagung. Das Urteil wird verkündet. Der Tode wird schwarz vor den Augen, in ihrem Kopf rast das Blut, sie hört nichts, versteht nichts. Die Tanten führen sie hinaus, erklären ihr, wie das Urteil lautet. Kein Hochverrat, nur Unterschlagung von Staatseigentum. Lebenslängliche Haft, kein Todesurteil. Lebenslänglich, das bedeutet KZ. Auch das ist für die meisten das Todesurteil. Der Otto-Onkel kommt nach Mauthausen. Das ist bei Linz. 2 Stunden fährt man mit der Eisenbahn. Die Rote Hilfe ist auch da aktiv. Die Hildertant hört von einem Schleichweg, wie man da Lebensmittel hineinbringen kann. Auch bei der SS gibt es schließlich Leute, die man bestechen kann. Sogar am Zaun reden können sie einmal mit dem Otto-Onkel in der Nacht und müssen sich jedes Mal verstecken, wenn die Wache vorbeikommt. Die Hildertant erzählt dann: Na, die Anna macht mich fertig. Jedes Mal, wenn sie irgendwo ein Geräusch gehört hat, hat sie gesagt: Jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Die Anna-Tant versteht gar nicht, warum ihr Mann sich auf sowas eingelassen hat. Der ganze Kampf um die Befreiung der Arbeiter, das interessiert sie nicht. Und dass sie sich jetzt selbst in Gefahr bringen muss wegen ihm, na, hätte es heute nicht machen sollen. Das ist ihre Meinung. Das Urteil gegen den Hansi lautet: Tod durch Enthaupten. Im Landesgericht steht die Guillotine. Aber niemand weiß, wann es sein wird. Da kommt der Willi auf Urlaub von der Front, ein Bruder vom kleinen Otto. Der Willi ist bei der Waffen-SS eingerückt. Vielleicht kriegt er Besuchserlaubnis. Der Willi geht hin, und wie er zurückkommt, da sagt er: Es war schon zu spät. Es gibt ihn nicht mehr, den Hansi. An dem Tag ist die Trude in der Oper verabredet, mit einer Schulkollegin. Ein liebes Mädel ist die, aber BDM-Führerin. Der kann die Trude nicht sagen: Du, ich kann heute nicht in die Oper gehen, weil... Auf dem Programm steht Fidelio von Beethoven. Der Chor der Gefangenen singt. Die Tode hat den Hansi nie gesehen. Keiner von der Familie hat ihn gesehen, nur der Otto-Onkel. Aber jetzt ist ihnen allen einer fortgenommen worden. Die Tode weiß längst, wo sie steht. Kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass sie einmal diesen Mördern geglaubt hat, diesen Verbrechern, die die Welt in den Krieg gestürzt haben. Wenn die Hildertante in ihrem Sprengel kassiert hat für die Rote Hilfe, dann geht die Trude mit dem Geld zum Johnny, einem Straßenbahner, der am Wiedner Gürtel wohnt. Wenn die Tanten Agitationsschriften im Haus haben, die sie nicht gleich weitergeben können, dann trägt die Trude das in der Schultasche spazieren. Bei einem Schulmadel wird man sowas nicht vermuten. Sogar der kleine Otto hat sich gewandelt. Als er wieder einmal auf Urlaub kommt, merken alle, wie niedergeschlagen er ist. Ganz schlecht schaut er aus, ganz blass ist er. Und reden tut er auch nicht viel. Nur mit der Ossi redet er einmal über das, was er gesehen hat, in Polen. Er ist ja in Polen stationiert, als Bodenfunker. Und was er da gesehen hat, das war ein Transport. Ein Menschentransport. Irgendwo unterwegs, auf der Rückfahrt vom Urlaub war das, da hat der Zug stehen bleiben müssen, mitten auf der Strecke. Und da war ein anderer Zug. Lauter Viehwaggons. Irgendwelche Soldaten haben gerade die Türen von einem Waggon aufgemacht und da sind Tote herausgefallen. So bei der Tür herausgefallen. Die Menschen da drin waren so zusammengepfercht, dass sie nicht einmal die, die gestorben waren, irgendwo hinlegen konnten. Dann ist der Zug vom kleinen Otto weitergefahren und er hat nichts mehr gesehen. Aber jetzt hat er gewusst, dass es wahr ist, was manche so geflüstert haben, dass die Juden nach Polen zur Vernichtung gebracht und nicht ausgesiedelt werden. Kein Wort, sagt der kleine Otto mehr zur Verteidigung des Nazi-Regimes. Das zweite Jahr der Maturaschule geht langsam zu Ende. Vorsichtig fragt die Trude an, ja, wie ist das denn jetzt, wann kann sie antreten zur Prüfung? Tja, leider, das geht jetzt noch nicht. Sie hat zwar alles brav gelernt, aber maturieren kann sie erst mit 18. So ist das eben. Warum hat ihr denn das vorher keiner gesagt? Haben die gar nicht damit gerechnet, dass sie wirklich in 2 Jahren fertig wird mit dem Lernen? Die meisten brauchen ja länger oder fangen erst später an, weil sie es im Gymnasium nicht schaffen oder haben schon gar einen Beruf gehabt. Jetzt soll die Trude halt weiter die Kurse besuchen, wiederholen, das schadet sicher nicht. Jetzt alles noch einmal machen? Ja, was soll man tun? Nur, die Begeisterung ist verflogen. Endlos ziehen sich die Stunden, besonders am Donnerstag. Da hat die Trude 4 Stunden hintereinander den Professor Fuchs. 2 Stunden Geschichte, 2 Stunden Geographie. Der erzählt nichts. Der sitzt nur vorne am Katheder und liest aus dem Skriptum vor mit seiner langweiligen, eintönigen Stimme. Dabei hält er sich für einen Witzbold, weil er manchmal den bämischen Taucher vorträgt. Aber sonst ratscht er nur seinen Text herunter und die ganze Klasse schläft ein. Wenn dann eine Schlacht geschlagen wird, haut er mit der Faust auf den Tisch. Dann wachen alle auf, aber 2 Minuten später sind sie schon wieder eingenickt. Da geht die Trude an den Donnerstagen lieber in den Burggarten, setzt sich bei der Kaiserin Elisabeth aufs Bankerl und liest sich die Skripten alleine durch. Wenn's gar zu kalt ist, muss sie halt doch in die Schule gehen. Geld fürs Kaffeehaus hat sie keines. Ihre paar Pfennige muss sie aufheben, damit sie mit ihren Freundinnen ins Theater oder ins Kino gehen kann. Die Eva, die jetzt in ihre Klasse geht, macht sie mit 9 Menschen bekannt. Zum ersten Mal begegnet die Trude Leuten, die nicht aus Arbeiterkreisen stammen und doch keine Faschisten sind. Mit ihnen kann sie reden über das, was sie bewegt. Im Herbst 1944 kriegt die Ossi die Einberufung als Flakhelferin irgendwo nach Deutschland. Nein, denen ihre Uniform ziehe ich nicht an. Sie geht lieber auf die andere Seite. Sie geht nach Jugoslawien, dort sind Partisanen. Sie packt ihr Köfferchen, von der Trude borgt sie sich die Lederjacke aus. Wenn wer nach mir fragt, ich bin abgereist nach dorthin. Es werden eh genug Fliegeralarme sein unterwegs, ich bin eben nicht angekommen. Wie kommt man nach Jugoslawien, zu den Partisanen, mitten im Krieg? Mit der Eisenbahn. Mit dem Zug fährt sie nach Laibach, dort wird sie einen Kontaktmann von der Partei abholen. Mehr weiß sie jetzt noch nicht. Es ist besser, man weiß nicht zu viel. So ist der Widerstand organisiert. Immer nur drei bilden eine Gruppe, die anderen kennt man nicht. Naja, von früher kennt man sich schon, aber so ist es doch sicherer. Die Eva geht auch mit Begeisterung ins Theater. Sie schwärmt für Maria Eis, die große Tragödin. Nach der Vorstellung stehen sie beim Bühnentürl und warten auf ihre Idole. Manche bleiben stehen und geben ein Autogramm, wenn man sie darum bittet. Man muss schon tief Luft holen, um so jemand anzusprechen. Der Horst Kaspar gibt keine Autogramme. »Lassen Sie mich, ich will das nicht«, knurrt er und rennt mit langen Schritten davon. Und eines Tages fasst sich die Trude ein Herz. Sie schickt ihm einen Brief mit Zeichnungen, die sie von ihm gemacht hat. Ob er ihr ein Autogramm darauf gibt? Und ob sie ihm vielleicht einmal vorsprechen dürfte? Sie würde gerne Schauspielunterricht nehmen. Und was sagt man? Er schreibt ihr ganz freundlich zurück. Er wird jetzt längere Zeit nicht in Wien sein, doch am 30. Dezember, da kann sie ihm vorsprechen, in den Ehrbarsälen am Ring, dort unterrichtet er. Am 30. Dezember, an ihrem Geburtstag. Das muss etwas zu bedeuten haben. Das bringt sicher Glück. Niemand darf es wissen. Nur die Eva. In Evas Zimmer feiern sie. Evas Schwester ist auch mit dabei, sie wird eingeweiht, aber nicht der ältere Bruder. Der betrachtet die Freundinnen seiner Schwester sowieso als grünes Gemüse, der will Schriftsteller werden und gebärdet sich jetzt schon als Dichter. Die Eva holt Wein aus der Küche. Ja, sie haben Wein, eine Doppelliterflasche, die noch fast voll ist. Die Trude kann von nichts anderem reden, als von der Rolle, die sie vorsprechen wird. Das Klärchen wird es sein, die Geliebte des Grafen Egmont. Mein Gott, wie soll sie die lange Zeit überstehen, bis es wahr wird, bis sie endlich vor dem Bewunderten stehen und vor ihm die Worte sagen darf? Lass mich schweigen. Lass mich dich halten. Lass mich dir in die Augen sehen, alles drin finden. Trost und Hoffnung und Freude und Kummer. Wie viele Tage sind es, wie viele Wochen. Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, langen und bangen in schwebender Pein. Das trifft es doch, so geht es ihr. Es passt eigentlich alles in diesem Stück irgendwie auf sie. Nur auf das Giftfläschchen hat sie momentan keinen Appetit. Sie hält die Doppelliterflasche hoch. »Kennst du dies Fläschchen, Brackenburg?« Und alle lachen. Und dann fällt ihr ein, Jesus Maria, wenn ich dort stehe und mir fällt das Fläschchen ein, dann kann ich nicht weiterreden. Nein, sie wird es schon schaffen. Und ihr schönstes Kleid wird sie anziehen und sich schön frisieren. Schminken wird sie sich auch, ja. Weihnachten kommt und dann ist es nur mehr eine Woche. Eine Frau vom Haus fragt die Trude, ob sie nicht den Weihnachtsmann machen will für die Kinder. Aber gern macht sie das, aber sicher. Mit dem roten Mantel und dem Wattebart und den Watteaugenbrauen kommt sie zur Türe herein und spricht, »Sind brave Kinder hier im Haus?« Und die Mutter sagt, sie soll die Kerzen am Baum anzünden. Und gleich bei der ersten Kerze passiert's. Der Bart und die Augenbrauen fangen Feuer. Der Trude passiert nichts Ernstes, sie reißt sich die Sachen gleich herunter, aber zum Vorsprechen geht sie fast ohne Wimpern und Augenbrauen, die Stirn voller Brandblasen, und statt Stirnfransen hat sie ein paar abgebrannte Borsten. Da verliebt er sich also nicht in sie, der Horst Kaspar. Doch er bestätigt ihr, dass sie Talent hat, und ist auch bereit, sie zu unterrichten. Er wird sie verständigen, wann sie anfangen kann. Was das kostet, traut sich die Trude nicht zu fragen. Aber schon in den nächsten Wochen wird das Burgtheater zugesperrt. Es kann nicht mehr beheizt werden. Und weil der Horst Kasper ja kein Wiener ist, bleibt er nicht hier. »Probier's bei der Eis«, sagt die Eva. Das Burgtheater ist zu, doch die Tragödin gibt eine Vorlesung im Konzerthaus. Da gehen sie hin. Und hinterher bittet die Trude wieder um ein Autogramm unter eine Zeichnung und fragt, ob sie vorsprechen darf. »Ruf mich an und ich gebe dir einen Termin.« Da wird die Trude also in ein Zimmer gesetzt und muss da warten. Im Zimmer ist nur der Papagei und der sagt alle Augenblicke »Hallo« mit der Stimme von der Maria Eis. Das macht die Trude schrecklich nervös. Dann kommt die große, hagere Frau und die Trude erschreckt noch mehr, wie die sie so durch ihr Monokel anschaut. Aber sie ist sehr lieb und gibt ihr die Stichworte. Oh ja, Talent ist schon da. Nur mit der Sprache muss man halt was machen. Vor allem auch mit der Stimme. Die Trude ist ja kaum zu hören. Und dann schaut sie das Mädchen so von der Seite an und sagt, ja, eine Stunde bei mir kostet 20 Mark. 20 Mark. Die Ossi verdient bei der Post 70 Mark im Monat. Ja, sagt die Trude traurig und versucht zu lächeln. Wenn's gut geht, kriege ich im Monat 10 Mark Taschengeld. Und meine Verwandtschaft ist absolut dagegen. Die würden mir, auch wenn sie sich's leisten könnten, keine Schauspielstunden zahlen. Na, weißt was, zahlst nix, sagt die große Tragödin. Die Bomben fallen auf Wien. Fliegeralarm ist so oft, man gewöhnt sich daran. Die Luftschutzkeller der Schule sind 3 Stockwerke tief. Da unten hört man nichts von den Bomben. Man macht seine Aufgaben, wenn es Licht gibt, sonst wird eben geblödelt, gekichert, gehänselt, wie es unter den Schülern ebenso geht. Nur beim Nachhausegehen, da sieht man es dann. Da fehlt schon wieder ein Haus und da fehlt schon wieder eines. Da sind die Wohnungen oft so in der Mitte auseinandergerissen, die Bilder hängen noch schief an der Wand, ein Nachtkastel steht vielleicht noch da. Da denkt sich die Trude schon, Jesus, was wird sein, wenn's Tarn kommst, wird das Haus noch stehen? Und wo waren die Tanten während der Zeit, sind die vielleicht? Ist denen vielleicht was passiert? Aber wenn am Nachmittag Fliegeralarm ist? Die Leute vom Haus gehen alle in den Laubeparkbunker. Der Keller im Haus ist ihnen nicht sicher genug, die Fenster sind ja noch über der Erde. Die Trude weiß, wenn die Sirene geht, dann hat sie nach ein paar Minuten das Haus für sich. Da horcht sie, wie alle vorbeitrappeln an der Tür, und dann kann sie anfangen zu üben, ihre Rollen zu sprechen. Egal, wenn's kracht in der Umgebung. Die Trude versucht nur, lauter zu sein als das Krachen, wenn sie die Worte der Libussa deklamiert. Nicht leicht zu verstehen ist dieses Stück, das Märchen von der Gründung der Stadt Prag, das den Dichter Grillparzer sein Leben lang beschäftigt hat. Vom goldenen Weltalter handelt es, das zu Ende geht, als die Menschen Staaten und Städte begründen. Und von der Fürstin Libussa, der mütterlichen Ratgeberin ihres Volkes, die doch dieses Ende nicht abhalten kann und einen Mann nimmt, damit ihr Volk den Herrscher bekommt, den es zu brauchen glaubt, den Städtegründer und Staatenlenker, den Heerführer und Richter, der die Angelegenheiten seines Volkes nicht nach liebendem Gefühl entscheiden wird, sondern nach dem Recht. Da steht sie, die Trude, allein im Zimmerkuchelkabinett, allein in der Stadt, auf die die Bomben fallen, und deklamiert mit ihrer dünnen Favoritnerstimme, »Von allen Worten, die die Sprache nennt, ist keins mir so verhasst als das von Recht. Ist es dein Recht, wenn Frucht dein Acker trägt? Wenn du nicht hinfällst, tot zu dieser Frist, ist es dein Recht auf Leben und auf Atem?« Ich sehe überall Gnade, Wohltat nur, in allem, was das All für alle füllt. Und diese Würmer sprechen mir von Recht, dass du dem Dürftgen hilfst, den Bruder liebst, das ist dein Recht, vielmehr ist deine Pflicht. Und Recht ist nur der ausgeschmückte Name für alles Unrecht, das die Erde hegt. Die Trude weiß, dass ihre Stimme dünn klingt, nicht voll und tragend wie die der Damen im Burgtheater. Die können ganz leise sprechen und trotzdem tönt ihre Stimme voll durch den ganzen riesigen Raum. Die Trude muss schreien, wenn sie den Bombendonner übertönen will. Und so edel aussprechen kann sie die Worte auch nicht. Ein Mann, ein Mann! Ich sehe es endlich kommen. Die Schwestern mein, sie lesen in den Sternen und Vlaster führt die Waffen wie ein Krieger. Ich selber ordne schlichtend dieses Land. Doch sind wir Weiber nur, armselige Weiber. Indes sie streiten, zanken, Wein erhitzt, das wahre Übersehen in hastger Torheit und nur nach fernen Nebeln geizt ihr Blick, sind aber Männer, Männer, Herren des All. Und einen Mann begehrt ja dieses Volk. Sie wollen einen Richter, der entscheide, nicht, was da gut und billig, fromm und weise. Nein, nur was Recht, wie viel ein jeder nehmen, wie viel verweigern kann, ohn eben Dieb und Schelm zu heißen. Dieser Grillparzer war kein Sozialist, der war ein frommer kaiserlicher Beamter. Und doch klingt manches so ähnlich wie das, von dem die Tanten sprechen. Ähnlich und doch anders. Ihr habt gegessen von dem Wissensbaum und wollt euch fort von seiner Frucht ernähren. Und eine Stadt gedenkt ihr hier zu bauen, hervorzugehen aus euren frommen Hütten, wo jeder war, als Mensch, als Sohn und Gatte, ein Wesen, das er selbst und sich genug. Nicht ganze mehr, nur Teile wollt ihr sein von einem Ganzen, das sich nennt die Stadt. Der Staat, der jedes Einzelne in sich verschlingt, statt Gut und Böse Nutzen wägt und Vorteil und euren Wert abschätzt nach seinem Preis. Aus eurem Land, das euch und sich genug, wollt ihr heraus mit habbegierigem Trachten und heimisch sein im Fremden, fremd zu Haus. Ist sie nicht eigentlich verrückt, hier im Bombengewitter zu stehen und Worte der Prophezeiung zu sprechen? Oder sind die verrückt, die mitten im heulenden, pfeifenden Wahnsinn ihren gewohnten Geschäften nachgehen? Oder nicht eher die, die den Wahnsinn erst losgetreten haben? Aber sind nicht alle mitschuldig? Nicht nur die, die den Wahnsinn gewollt, auch die, die ihn haben geschehen lassen? Draußen kommt pfeifend der Wahnsinn vom Himmel herunter, und da steht ein 18-jähriges, mageres Mädchen und deklamiert mit ihrer dünnen, favoritnerischen Stimme: Der Mensch ist gut, er hat nur viel zu schaffen, und wenn er einzeln dies und das besorgt, entgeht ihm der Zusammenhang des Ganzen. Des Herzens Stimme schweigt, in dem Getöse des lauten Tags unhörbar übertäubt, und was er als den Leitstern sich des Lebens nach oben klügeln schafft, ist nur Verzerrung. So wird er schaffen, wirken, fort und fort. Doch an die Grenzen seiner Macht gelangt, von allem Meister, was dem Dasein Not, wird er die Leere fühlen seines Innern. Beschwichtigt das Getöse lauter Arbeit, vernimmt er neu die Stimmen seiner Brust. Die Liebe, die nicht das Bedürfnis liebt, die selbst Bedürfnis ist, holdselige Liebe. Dann kommt die Zeit, die jetzt vorübergeht, die Zeit der Seher wieder und Begabten. Das Wissen und der Nutzen scheiden sich und nehmen das Gefühl zu sich als Drittes. Und haben sich die Himmel dann verschlossen, die Erde steigt empor an ihren Platz, die Götter wohnen wieder in der Brust, und Demut heißt ihr Oberster und Einer. Bis dahin möchte ich leben, gute Schwestern, Jahrhunderte verschlafen bis dahin, doch soll's nicht sein. Die Nacht liegt schwer am Boden, und bis zum Morgen ist noch lange Zeit. Das war Nachttaxi. Mit Kapitel 9 und 10 des Romans »Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen« von Martin Auer. Also dann, gute Nacht, dobranoc, ige celer, bon soiree.